Announcing the release of the best library people ever heard. Going on the air in 5, 4, 3, 2. Transmitting now. Radio Auslandsdienst. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Auslandsdienst. Derzeit sind wir in unserer vorübergehenden Umbauphase, die leider noch immer andauert. Und deswegen machen wir heute auch wieder eine Sendung via Skype, wo uns heute Maximilian Krieg, der 2012 bis 2013 seinen Gedenkdienst in Rom an der Fondazione Museo della Shoah absolviert hat, zugeschaltet ist. Und wir werden heute viel sprechen über Gedenkdienst in Italien und natürlich auch über das Leben in diesem wunderbaren Land und über seine Arbeit als Area-Koordinator. Doch jetzt gibt es zuerst einmal wie immer Musik, und zwar starten wir hinein mit dem Song von Zero Assoluto, Di Medite. Parlami di te, dei tuoi silenzi, dei tuoi occhi che sono sempre senza sguardi. Parlami per non dimenticare, per non avere più paure. Parlami di partecipazione, ma questa vita ci fa solo che mentire. Parlami perché ti so ascoltare, anche se poi non so che dire. Di un amore che fa pugni senza guanti, di ritorni che ha il sapore di partenza, di un cuore che ha più stanze di un albergo, mentre guardo le stelle levarsi nei tuoi cieli, di sognare i tuoi sguardi ad occhi aperti, di temporali che ci urlano contro di me, di te. E basterebbe solo sporcarci di parole, leggendoci negli occhi la paura e l'emozione. Ci siamo persi in una strada tra follia e vita, la follia eri tu, in questa vita che grida e ti spinge lontano. Se molli la presa mi scivoli piano, ma che cosa vuol dire sentirsi insicuri? La teoria degli esclusi e la poesia degli illusi, occhi chiusi. Di un amore che fa pugni senza guanti, di ritorni che ha il sapore di partenza, di un cuore che ha più stanze di un albergo, mentre guardo le stelle levarsi nei tuoi cieli, di sognare i tuoi sguardi ad occhi aperti, di temporali che ci urlano contro di me, di me, di te. Sugli occhi non serve guardare lontano, parliamoci adesso. Di un amore che fa pugni senza guanti, di ritorni che ha un sapore di partenza, di un cuore che ha più stanze di un albergo, mentre guardo le stelle e le stelle, di sognare i tuoi sguardi ad occhi aperti, di temporali che ci urlano contro di me, di te. Di me, di te. Di me, di te. E tira sugli occhi, di me, di te. Non serve guardare lontano, di te. Parliamoci adesso, parliamoci adesso. Di sognare i tuoi sguardi ad occhi aperti, di temporali che ci urlano contro di me, di te. Herzlich willkommen noch einmal heute hier am Freitag, dem 15. April. Heute ist hier zu Gast Maximilian Krisch, der seinen Gedenkdienst in Rom absolviert hat. Und mit ihm sprechen wir über seine Erfahrungen in Italien, wieso er gerade dieses Land ausgewählt hat und wie er sich so lebt, ein Jahr in diesem Land zu leben. Und einen ganz besonderen Platz hat natürlich heute im Interview seine Arbeit an der Fondazione Museo della Shoah, die er von 2012 bis 2013 als Gedenkdiener ausgeübt hat, und natürlich auch seine Arbeit als Area-Koordinator, das heißt, Maximilian ist ja bis heute im Verein aktiv tätig. Bevor wir aber zum Interview gehen, gibt es jetzt wie immer eine kurze Präsentation des Landes, und Markus hat hier die wichtigsten Facts über Italien vorbereitet. Genau, danke Felix. Und zwar ist Italien ein Land mit viel Geschichte. Über vieles wollen wir heute mit Max sprechen. Zuvor gibt es aber wieder den Überblick. Nun zu den allgemeinen Fakten. In Italien wohnen ca. 57 Millionen Einwohner. Die Hauptstadt ist Rom mit 2,7 Millionen Menschen. Der höchste Berg ist der Mont Blanc mit 4800 Meter. Italien hat auch aktive Vulkane, wie zum Beispiel der Ätna, der sich in Sizilien befindet, Stromboli und der Vesuv. Das Land grenzt an Frankreich, Schweiz, Österreich, Slowenien. Das Klima in Italien ist sehr kontinental, mit sehr warmen Sommern und kalten Wintern. Danke, Markus, für diesen Überblick über die wichtigsten Facts zu Italien. Gerne. Benjamin Rakosch, einen Beitrag gestaltet über die Geschichte Italiens, und den hören wir uns jetzt an. Infobox Italien. Liebe Zuhörer, heute beschäftigen wir uns mit unserem Nachbarland Italien. Doch was muss man wissen über die Vergangenheit dieses Landes, die so sehr mit unserer eigenen Geschichte verwoben ist? Das erfahren Sie in unserer heutigen Infobox. Italien, vor allem Mittel- und Süditalien, ist schon seit der Antike ein wichtiges europäisches Kulturzentrum und war Zentrum des Römischen Reichs. Nach dem Einfall der Goten zersplitterte das Land in viele kleine Staaten und wurde so zu einem politischen Spielball der umliegenden Großmächte. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts wurde Italien zum Königreich Italien vereinigt. Da Italien sich zu Beginn des Ersten Weltkriegs aus dem Dreibund gelöst hatte und der Entente beigetreten war, konnte das Königreich auf der Seite der Siegermächte das österreichische Südtirol annektieren. Im Oktober 1922 übernahmen Benito Mussolini und seine Gefolgsleute durch den Marsch auf Rom die Macht in Italien. Schritt für Schritt wandelte Mussolini das Königreich in einen totalitären Staat um und setzte sich, ähnlich wie später Hitler, selbst als Duce an die Spitze von Volk und Staat. Noch vor Beginn des Zweiten Weltkriegs überfiel Italien Abessinien. Diese völkerrechtswidrige Besetzung war Teil von Mussolinis erklärtem Ziel, das antike Römische Reich wieder aufleben zu lassen. Durch verschiedene Abkommen band sich Mussolini an das Deutsche Reich und Adolf Hitler. Schließlich trat Italien auf der Seite der Achsenmächte nach merklichem Zögern des Duce in den Zweiten Weltkrieg ein. Mit dem Rückzug der italienischen Truppen vor den anrückenden Alliierten und dem Sturz der faschistischen Regierung in Rom im Herbst 1943 wechselte Italien die Fronten und erklärte nunmehr seinem vormals Verbündeten den Krieg. Der folgende Einmarsch der deutschen Wehrmacht wurde mit dem Widerstand der Resistenza beantwortet. Als sich die deutschen Verbände im Juni 1944 bis zur Gotenlinie im Apennin zurückzogen und italienische Partisanen ihre Überfälle auf deutsche Soldaten verstärkten, kam es zu Massakern an der Zivilbevölkerung und weiteren schweren Kriegsverbrechen durch die deutschen Besatzer. Am 28. April 1945 kapitulierten die Wehrmachtsverbände in Italien vor den Westalliierten. Durch den Frontenwechsel blieb Italien nach Kriegsende von größeren Gebietsabtretungen verschont. Italien ist seit 1946 eine parlamentarische Republik. Staatsoberhaupt ist der Staatspräsident. Das Parlament besteht aus zwei Kammern, Abgeordnetenkammer und Senat, die alle 5 Jahre gewählt werden und absolut gleichberechtigt sind. Regierungschef ist der Ministerpräsident, seit Februar 2014 Matteo Renzi. Zudem ist Italien Mitglied in mehreren überstaatlichen Organisationen. Mit dem 4. April 1949 erfolgte der Eintritt in die NATO. Seit dem 14. Dezember 1955 gehört Italien den Vereinten Nationen an. Zudem ist das Land als Gründungsmitglied der Europäischen Union am 1. Jänner 1958 ein bedeutender Ansprechpartner in Europa. Einen sehr interessanten Überblick über die italienische Geschichte. Und jetzt darf ich bei uns nochmal begrüßen, Maximilian, Max, will ich kurz einfach sagen. Und ja, bitte, ja. Es freut mich, dass du heute hier bei uns zu Gast bist. Freut mich auch. Du bist ja momentan nicht in Österreich, sondern du bist ja ganz woanders. Und das zwar wo? Also ich studiere eigentlich in Schottland, in Edinburgh, seit dem Ende meines Auslandsdienstes, aber momentan bin ich auf Erasmus in Paris, in Frankreich. Okay, also wie man sieht, wir sind wieder sehr international. Und beginnen wir am besten gleich einmal damit, in Bezug, wieso hast du eigentlich genau Italien ausgewählt? Gab es dafür einen spezifischen Grund oder war das Zufall? Das war eigentlich eine sehr praktische Entscheidung und um ehrlich zu sein, das war ein bisschen ein Kuhhandel mit meinen Eltern, weil, also ich war halt damals 17 Jahre alt, wie ich die Entscheidung getroffen habe, dass ich ins Ausland gehen will. Und eigentlich hatte ich große Ambitionen, eh wahrscheinlich wie die meisten Auslandsdiener oder Neuinteressenten, wenn sie in den Verein kommen. Und ich habe damals halt die Amerika-Gedenkdienststellen angeschrieben in New York und Los Angeles. Und ich habe mir gedacht, ja cool, also ich will möglichst weit weg. Und ich habe das dann meinen Eltern gesagt und die haben natürlich, also die haben mich angeschaut, als käme ich vom Mars und haben gemeint, also was fällt dir ein und warum willst du so weit weg? Fahr doch lieber wohin, wo du schon mal warst und dass wir vielleicht auch etwas in der Reichweite sind. Und dann habe ich mir zuerst überlegt, okay, also vielleicht Paris oder was auch immer. Also Rom war eigentlich nicht so auf meiner Liste. Und dann habe ich aber mehr und mehr darüber nachgedacht und mich hat es dann insofern gereizt, als ich eine neue Sprache lernen wollte. Und Französisch konnte ich schon ein bisschen von der Schule her, Italienisch aber gar nicht. Und das war dann so, glaube ich, die größte Motivation zu sagen, ich komme doch irgendwie in einen anderen Kulturkreis, der dann doch nicht so weit weg ist von zu Hause. Ich lerne trotzdem eine neue Sprache und die Geschichte, und das war dann so der, wahrscheinlich auch einer der Hauptpunkte, die Geschichte Italiens und gerade die Geschichte Italiens im Zweiten Weltkrieg ist sehr spannend. Und da gibt es noch viel aufzuarbeiten. Und das war dann auch der Beweggrund, warum ich gesagt habe, ich bewerbe mich für die Fondazione. Genau, über die Geschichte werden wir später noch reden mit dir. Aber genau, wie ging es dir dann mit dem Italienisch? Du sagst, du hast quasi den Auslandsdienst genutzt, um Italienisch zu lernen. Oder hast du vorher dich auch schon vorbereitet? Also ja, ich muss fairerweise sagen, und gerade als Area-Koordinator, der das predigt seinen Area-Mitgliedern, dass sie die Sprache können müssen, bevor sie ins Ausland gehen, muss ich schon sagen, also ich habe mich natürlich vor dem Dienst natürlich vorbereitet und ich habe versucht, die Sprache so gut es geht zu lernen. Ich war an der Volkshochschule in meiner Heimatstadt und habe mir auch mehrere Bücher gekauft und habe autodidaktisch einfach Italienisch mir selbst beigebracht. Aber wenn du dann natürlich hinkommst an die Stelle und gerade in Rom spricht man ein sehr eigenes Italienisch, eben das römische Italienisch, dann ist das noch einmal komplett was anderes. Und deshalb war der Anfang sehr schwer von der Sprache her. Und ich habe mir eigentlich erwartet, dass es schneller gehen würde, weil natürlich alle gesagt haben, ach komm, du sprichst Französisch, du kannst Latein, dann wird ja Italienisch auch nicht mehr das Problem sein. Aber bis man dann wirklich auf einem Gesprächslevel ist und sich gut unterhalten kann und sich vielleicht auch in der Bürokratie durchsetzen kann, und dort spricht halt kaum wer Englisch oder wenige sprechen Englisch oder Deutsch natürlich, dann hat das hat schon gedauert. Und das war nicht leicht am Anfang. Aber mit der Zeit ist es dann gegangen. Und nach ein paar Monaten war das Italienisch kein Problem mehr. Also da war ich einer von ihnen, sozusagen. Das heißt, du hattest am Beginn einige Schwierigkeiten, aber dann ging es relativ schnell, dass du quasi dort mit Italienisch keine Probleme mehr gehabt hast. Genau, so war es, ja. Und wenn man jetzt sagt, also Rom ist ja gerade, ich wohne jetzt ja gerade auch, studiere ja auch gerade Erasmus in Bologna, und Rom hat ja nicht gerade den besten Ruf, was Lebensqualität bzw. das alltägliche Leben anbelangt. Wie ging es dir damit, mit dem Metrosystem, den Bussen zum Beispiel? Also ich habe dort schon viel, viel Lebenszeit damit verbracht, auf Busse zu warten. Ich war Gott sei Dank nicht auf die Metro angewiesen, weil ich im Zentrum gewohnt habe, glücklicherweise, und auch in der Nähe der Fondazione gewohnt habe. Also ich bin in die Arbeit zu Fuß gegangen jeden Tag, 15 Minuten. Die Sache war aber eben dann natürlich, dass wenn ich fortgehen wollte oder einfach wohin fahren wollte in der Stadt, das weiter weg war. Also ich bin normalerweise zu Fuß gegangen, aber immer geht das halt auch nicht. Und dann wartest du ewig, ewig, ewig auf den Bus, wenn du Pech hast. Und gerade dann, wenn du es eilig hast, natürlich kommt der Bus nicht. Also das war eine Sache, ich glaube, die hat sich bis heute nicht wirklich geändert in Rom. Ich glaube sogar eher noch verschlechtert, wenn man so in die Zeitungen liest und dann da so liest, dass dort, dass jetzt wieder die Vorstandsmitglieder des Unternehmens, was für den öffentlichen Verkehr zuständig ist, gefeuert wurden und große Krise. Also ich glaube, da ist sogar noch viel schlechter geworden. Da hast du recht, da hast du recht. Und gerade mit der Expo, die jetzt war in Mailand letzten Sommer, hat Mailand Rom noch mehr den Rang abgerungen. Und Rom steht jetzt eben vergleichsweise noch schlechter da, weil sie eben nicht die Expo hatten und sie hatten nicht diesen Anreiz, ihre Stadt einfach mal zu putzen, ja, und die Straßen zu reinigen und den öffentlichen Verkehr in Ordnung zu bringen. Mailand hat das gemacht, die mussten das machen und dort klappt das jetzt. Und dort blitzt die Stadt vor Sauberkeit und in Rom eben nicht. Aber was man schon sagen muss, das sind natürlich viele, viele Negativpunkte, aber Rom bleibt Rom. Und das in Sachen von Kultur und Kunst und Musik und Lebensfreude etc. etc. Also man muss sich eben auch gerade als jetzt Kontinentaleuropäer oder als Zentraleuropäer, die wir sind, oder Osteuropäer schon fast, muss man sich einfach daran gewöhnen. Also da kannst du nicht mit einem Standard hingehen und sagen, ich will jetzt, dass es so ist wie in Wien, dass die Metro pünktlich kommt und dass es sauber ist und dass es verlässlich ist. Weil wenn du mit den Erwartungen dorthin gehst, wirst du enttäuscht. Also du musst dich schon irgendwie anpassen. Aber insofern war es ganz gut dann, dass ich eben nicht angewiesen war, zum Beispiel auf die öffentlichen Verkehrsmittel, um in die Arbeit zu kommen. Wo hast du gewohnt in Rom? Ich habe eine Wohnung mir geteilt, die vermietet wurde von der deutschen katholischen Gemeinde. Die haben sehr zentral bei der Piazza Navona die katholische Gemeinde, die deutsche katholische Gemeinde. Und die vermieten an junge Deutsche oder Österreicher Zimmer. Vorwiegend für die natürlich Theologie studieren oder auch ein Priesterseminar besuchen. Aber auch wenn man, also ich habe an die eben geschrieben und habe gesagt, also ich bin ein junger Österreicher, ich will einen Gedenkdienst machen, an der Holocaust-Aufarbeitung mithelfen in Italien, ob die ein Zimmer für mich frei hätten, und sie haben gesagt, ja, kein Problem. Und das war ein Glücksgriff, weil die Wohnung zentral war, sie war relativ günstig, sie war jetzt nicht besonders schön oder eigentlich gar nicht, sie war sehr, sehr sporadisch eingerichtet. Aber sie war eben zentral, sie war günstig und ich hatte sofort den Anschluss an eine große Gruppe von Menschen, nämlich die deutschsprachige Gemeinde dort. Also ich war sofort irgendwie integriert in der Stadt. Wie groß ist diese deutschsprachige Gemeinde? Schwer zu sagen, wie groß sie wirklich ist. Dort war es so, dass eben so ungefähr, weiß nicht, so 20 junge Leute, 30 junge Leute dort gelebt haben. In der Anlage. Und insgesamt werden wir dann noch ein paar mehr junge Leute gewesen sein, weil die Gemeinde eben über ganz Rom verteilt Häuser hat. Also es waren dann eben wahrscheinlich so 40, 50 junge Studenten, jetzt von Theologie oder auch anderen Studiengängen, aber eben deutschsprachig, also Österreicher und Deutsche. Das heißt, du hast ja sehr viel mit den Deutschsprachigen zu tun gehabt und hast du dann auch die Gelegenheit gefunden, quasi echte Römer kennenzulernen? Ja, absolut. Und da war mir die Fondazione sehr hilfreich, weil sie immer gesagt haben, komm mit zu den Veranstaltungen, also jetzt nicht nur von der Fondazione natürlich, sondern auch Veranstaltungen vom Jüdischen Museum in Rom oder vom Deutschen Historischen Institut, wo auch Italiener waren. Also insofern habe ich die Möglichkeit bekommen, Italiener kennenzulernen und dann aber auch noch mehr durch persönliche Initiative, weil es eine Art, so eine, also eine Studentengruppe gibt, die heißt Passaparola und die trifft sich einmal die Woche in San Lorenzo, das ist das Studentenviertel. Und da habe ich dann viele gleichaltrige Italiener kennengelernt, mit denen ich bis heute in Kontakt stehe. Also das sind wirklich gute Freunde geworden. Das ist, glaube ich, das Schönste, wenn man quasi vom der Zeit dann natürlich quasi auch gewisse Leute mitnehmen kann und dann auch danach noch in Kontakt ist mit denen. Bevor wir mit dir weitersprechen, gibt es jetzt eine kleine Pause und zwar gibt es wieder einen Song und zwar den Sommerhit des letzten Jahres, der bis heute eigentlich in Italien auf und ab gespielt wird und er enthält auch zufällig den Namen von Roma, auf italienische Roma und zwar ist das Baby K featuring Giusy Ferreri und hier ist Roma Bangkok. Perché ho voglia di far festa. Sai, non importa il trucco e la bellezza in testa. Abbiamo visto il cielo piangerci addosso. Perciò balliamo ora che il sole è nostro. Voglio una musica che mi ricorda l'Africa. All'improvviso tutto il mondo cambia pagina. Innamorarsi con la luna nel mare. Partire e tornare. Senza sapere quando. Andata senza ritorno. Ti seguire fino in capo al mondo. All'ultimo secondo. Volerei da te e da me. La vita costa meno, trasferiamoci a Bangkok. Dove la metropoli incontra i tropici. E tra le luci diventiamo quasi microscopici. Abbassa i finestrini, voglio il vento in faccia. Alza il volume della traccia. Torneremo a casa solo quando il sole sorge. Questa vita ti sconvolge. Senza sapere quando. Andata senza ritorno. Ti seguire fino in capo al mondo. All'ultimo secondo. Volerei da te e da me. Le parole restano a metà e più aumenta la distanza tra me e te. Giuro questa volta ti vengo a prendere e senza sapere quando. Roma Bangkok, Baby K, hier auf Radio Auslandsdienst heute an diesem Freitag, dem 15. April, wo wir einen besonderen Gast hier bei uns im Studio haben, beziehungsweise über Skype mit ihm reden. Und zwar ist das Maximilian Max, der seinen Auslandsdienst in Rom absolviert hat, an der Fondazione Museo della Shoah, vor einigen Jahren. Wir haben mit ihm bereits gesprochen über das Leben in Rom, über wie es in den ersten Monaten erging und über den römischen Verkehr. Jetzt eine generell sehr wichtige Frage, und zwar ist die Frage der italienischen Küche. Welche Spezialitäten gibt es denn da in Rom? Das interessiert sicher viele, die zuhören. Da gibt's natürlich viel, viel zu sagen. Wo soll ich anfangen? Also wahrscheinlich meine Lieblingsspeise war, oder was ich damals kennengelernt habe, war die Amatriciana. Das ist eine Spaghetti-Art, also wie du sie machst mit Speck und ich weiß gar nicht, was da alles drinnen ist. Speck Tomaten, Speck, dann hast du so Speckwürfel klein geschnitten und dann Kräuter und so weiter. Ich mache das selber, ich mache das hier auch immer. Talentiert. Ob so schmeckt wie in Rom, ist natürlich die andere Frage, aber ich versuche es. Ja, genau. Nein, also ich glaube, die Klassiker, die man eh auch kennt und für die Italien ganz generell bekannt ist. Was ich noch immer sehr gerne dann noch hatte, also abgesehen von den Klassikern, waren die sogenannten Tartufi. Das sind so eine Art Schokokugeln. Und wofür mich meine Kollegen in der Fondation ja immer, also das haben sie ziemlich lustig gefunden, dass ich das so angenommen habe, ein bisschen als Gewohnheit. Ich habe mir dann meistens noch fast jeden Tag sogenannte Suppli gekauft. Das sind Reisbällchen, die mit Mozzarella gefüllt sind. Und die habe ich sonst noch kaum wo gesehen. Also die sind, glaube ich, sehr spezifisch zu der Region Lazio und Rom. Das heißt, diese Suppli waren quasi eines deiner Grundnahrungsmittel während der Römer. Also das, ja, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe mich schon sehr, sehr abwechslungsreich und gesund ernährt. Aber sie waren Teil der Ernährung, ja. Billig und gut. Also insofern ganz geschickt. Okay, die römische Küche haben wir jetzt quasi kurz kennengelernt. Kamst du eigentlich viel in Italien herum während deiner Zeit? Das heißt, warst du da viel in anderen Regionen, in anderen Städten unterwegs oder warst du mehr in Rom? Ich war zuvor schon relativ oft in Italien und auch schon auf den Inseln und Norden, Süden, Osten, Westen. Insofern konnte ich dann Rom umso besser kennenlernen, war dann aber noch unterwegs, vor allem ein bisschen südlich von Rom an den Stränden, als es dann wärmer wurde natürlich, also Sperlonga, Gaeta, Terracina, das sind so dort die Orte, und in den Colli, das sind die Hügel südlich von Rom, wie zum Beispiel, wo der Papst auch seinen Sommersitz hat, mir fällt jetzt der Name nicht ein. Castel Gandolfo? Castel Gandolfo, genau, danke. Und da gibt es also Castel Gandolfo und Nepi und wie diese Orte alle heißen. So wie in Tivoli mit der Villa d'Este. Ich war in Rieti, weil ein Kollege von mir dort gewohnt hat. Und da waren wir einmal bei einer Veranstaltung mit der Fondazione. Also ich bin schon ziemlich, ziemlich viel herumgekommen. Doch, würde ich schon sagen. Und dann nicht nur innerhalb von Italien, sondern ich habe die Fondazione auch begleiten dürfen nach Polen. Auf eine Gedenkreise ins KZ Auschwitz und nach Krakau. Das heißt, du hattest auch die Möglichkeit, über deine Arbeit quasi etwas zu reisen, kann man so sagen. Ja, absolut. Absolut. Bevor wir mit Maximilian weitersprechen über seine Erfahrungen in Rom und über seine Arbeit an der Fondazione, hat Markus für euch jetzt einmal, wie immer, die wichtigsten Informationen über den Auslandsdienst zusammengefasst. Genau, danke Felix. Der Auslandsdienst kann als Ersatz für den Zivildienst bzw. Wehrdienst absolviert werden. Er dauert insgesamt 12 Monate. Es gibt auf allen Kontinenten Einsatzstellen. In Europa, Asien, Afrika oder Amerika. Man kann dann, je nach Interesse, sich für einen Gedenk-, Sozial- und Friedensdienst entscheiden. Zuerst zum Gedenkdienst. Der Gedenkdienst befasst sich in erster Linie mit den Opfern des Nationalsozialismus. Gedenkdiener arbeiten in erster Linie an Holocaust-Gedenkstätten und Museen. Nun ein paar Infos zum Sozialdienst. Der Sozialdienst gliedert sich in drei Aufgabenbereiche. Erstens die Bildungsprojekte, die befassen sich zum Beispiel mit der Betreuung von Schulkindern. Umweltprojekte, die befassen sich mit der Bewusstseinsförderung und die medizinische Betreuung. Und zu guter Letzt gibt es noch den Friedensdienst. Die Friedensdiener arbeiten an Projekten, die der Sicherung des Friedens in Krisengebieten gewidmet sind. Man versucht, Menschen zu unterstützen, um in Frieden leben zu können. Nun zum Aufbau des Vereins und zur Mitarbeit. Der gesamte Verein arbeitet auf ehrenamtlicher Tätigkeit. Die Arbeit wird freiwillig von denen erbracht, die ins Ausland gehen wollen. Oder von denen, die schon den Auslandsdienst geleistet haben. Auch bei der Mitarbeit kann man auf seine persönlichen Interessen eingehen. Es gibt verschiedenste Aufgabenbereiche, zum Beispiel ein PR-Referat oder ein Übersetzungsreferat. Außerdem lernt man einiges dazu, zum Beispiel, wie man sich Dinge einteilt, wie man Konferenzen hält, und man lernt zu hinterfragen und Reisen zu organisieren. Ein wichtiger Teil des Vereins ist auch sind auch die Mittwochskonferenzen, und die finden alle zwei Wochen statt. von 19:30 bis 21 Uhr. Und es kommt dann immer, es gibt immer einen Schwerpunkt und dazu einen Gast. Weiters gibt es noch die Landesreferatstreffen und die finden einmal im Monat statt. Habt ihr oder hast du auch Interesse, einen Auslandsdienst zu absolvieren? Dann besuch uns einfach auf der Homepage www.auslandsdienst.at und du bekommst sofort Hilfe von einem Tutor. Ja. Und jetzt noch ein paar Fragen zu dir. Wo hast du eigentlich davon erfahren, dass es sowas wie den Auslandsdienst gibt? Ich glaube durch Internetrecherche. Ich habe, wenn ich mich richtig erinnere, gibt es eine Website vom Innenministerium, wo alle deine Möglichkeiten aufgelistet sind. Und ich wollte keinen Heerdienst machen. Ich wollte nicht zum Militär. Und dann habe ich eben auf dieser Website geschaut und wenn ich mich eben noch recht erinnere, ist da eben auch gestanden, es gibt die Möglichkeit zum Auslandsdienst. Und dann habe ich einfach einmal an den Auslandsdienst geschrieben und habe auch dann damals vom Herrn Meislinger gleich eine Antwort bekommen und bin dann so in den Verein reingerutscht, wenn du willst. Also ich war dann halt bei den ersten Konferenzen dabei etc. Aber eigentlich war das nur durch Internetrecherche. Bitte. Danke, Markus. Jetzt gehen wir dann über zum Teil der Arbeit, das heißt die Arbeit von Max in Rom an der Stelle an der Fondazione Musée de la Shoah absolviert hat. Und Gedenkdienst ist natürlich ein guter Stichwort, weil du hast ja Gedenkdienst absolviert in Rom. Könntest du uns einmal kurz sagen, Max, was genau ist die Fondazione Musée de la Shoah? Wieso eigentlich eine Fondation? Wieso eine Fondation? Wieso ist das Museum, gibt es das Museum oder gibt es dieses Museum noch nicht? Also es ist so, es gibt in Rom ein jüdisches Museum über die jüdische Geschichte in Rom und in Italien. Was es aber in ganz Italien eigentlich noch nicht gibt, ist ein Museum über den Holocaust. Es gibt natürlich diverse Gedenkstätten, aber es gibt kein Museum, das Holocaust-Erziehung, oder Erziehung klingt blöd, aber auch Holocaust-Aufarbeitung betreibt. Kein Museum, wo du einerseits die geschichtlichen Details vom Holocaust in Italien erklärt bekommst, aber wo auch Workshops stattfinden etc. Sowas gibt es nicht. Und die Fondazione will das eben machen. Sie wollen ein Shoah-Museum in Rom bauen oder sagen wir mal so gründen. Sie tun es ja nicht selbst bauen, aber sie wollen eben Ausstellungen vorbereiten, die Materialien sammeln für das Museum etc. Das ist aber natürlich eine sehr langwierige Arbeit, was einerseits daran liegt, dass die Materie sehr komplex ist, um einfach mal alle Materialien zu sammeln für das Museum. Das ist das eine. Das andere ist, in Italien gehen die Uhren ein bisschen langsamer und da dauert alles ein bisschen länger. Rom wurde nicht an einem Tag natürlich gebaut und so geht es auch mit dem Museum. Das zieht sich eben schon seit Jahren hin. Und das wird auch noch etwas dauern, bis es das Museum schlussendlich gibt. Aber ich glaube, es zahlt sich aus. Es ist sehr viel Aufwand für die Leute an der Fondazione, bürokratischer Aufwand und dass sie sich durchsetzen und dieses Museum bekommen. Aber im Endeffekt wird sich das sehr, sehr lohnen. Und weißt du denn den derzeitigen Stand der sagen wir mal, gibt es überhaupt schon Bauarbeiten? Und wenn, was ist derzeit jetzt? Oder wenn nicht, was ist jetzt derzeit der Stand des Projektes? Also soweit ich weiß, also woran ich mich noch erinnern kann, das ist, dass es eine Bauparzelle schon gibt. Es gibt schon das Land, das Stück, wo sie das Museum neu bauen wollen. Aber soweit ich weiß, tut sich da noch nichts. Also es wurde noch kein Grundstein gelegt. Und es gibt auch momentan in der Fondazione ein bisschen, sagen wir mal, strukturelle Schwierigkeiten mit der Organisation und mit der Leitung des Museums. Insofern, das ist alles etwas in der Schwebe, was ich schade finde, weil ich glaube, im Endeffekt scheitert das jetzt nur oder liegt es nur an Bürokratischem, dass es nicht endlich weitergeht. Weil es gibt die Pläne für das Museum, also die Architektur ist keine Frage mehr und der Standort ist keine Frage mehr. Ich glaube, nicht einmal die Finanzierung. Aber das ist rein bürokratisches Hickhack, das den Bau verhindert. Das heißt, das sind Kleinigkeiten, die momentan quasi die weitere Vorgangsweise beim Bau des Museums aufhalten. Viele, viele Kleinigkeiten, ja. Und jetzt genau, wenn wir sagen, du hast gesagt, dass die Hauptaufgabe der Mitarbeiter der Fundation darin besteht, dass sie eben dieses spätere Museum vorbereiten. Waren das auch deine Aufgaben oder waren deine Aufgaben anderer Natur? Sowohl als auch. Also meine Hauptaufgabe war, dass ich Zeugenaussagen von deutschen Soldaten, von deutschen und österreichischen Soldaten aus der Zeit der Besatzung exzerpiert habe und ins Italienische übersetzt habe. Also ich habe eine Datenbank angelegt, mehr oder weniger, die im Endeffekt über 100 Seiten hatte und wo also eben die Namen der Soldaten, die Lebensdaten eingetragen waren, sowie eben auch ihre Erfahrungen damals, die sie gemacht haben, also was sie miterlebt haben, welche Transporte sie mitgemacht haben oder in welchen Städten sie waren und so weiter und so fort. Also das war die eine große Aufgabe, eben diese Datenbank. Die zweite Aufgabe war, oder der zweite Aufgabenblock, eben immer wieder mithelfen bei in der Videothek zum Beispiel und in der Bibliothek, also neue Bücher, neue DVDs katalogisieren oder Dokumente bearbeiten, einscannen, archivieren. Einmal hatten wir auch eine Besuchergruppe da aus Holland, da habe ich halt dann einen englischen Vortrag gehalten und so weiter. Also es war doch abwechslungsreich, aber eher Recherche-basiert, archivbasiert. Also es war nicht so, dass wir Führungen gemacht haben oder dass ich Führungen gemacht hätte, weil das geht eben nicht, wir haben dieses Museum noch nicht. Es war eben Büroarbeit, aber doch abwechslungsreich. Das heißt, eine interessante Recherchearbeit, könnte man zusammenfassen, oder? Auf jeden Fall. Also weißt du, wenn du diese Berichte liest, das sind natürlich teilweise schon harte Bandagen, wenn du liest, wie es zugegangen ist bei den Transporten. Aber es war auf jeden Fall interessant und ich habe so sehr, sehr viel gelernt. Also nicht nur persönlich natürlich, wenn du im Ausland bist und einfach wächst durch diese Erfahrung, sondern auch faktuelles Wissen, ja? und geschichtliches Wissen. Und kriegst einfach so ein bisschen einen Eindruck von dem, wie es damals zugegangen ist, und kriegst von selbst. Bevor wir sprechen über die italienische Geschichte und vor allem das Zeitalter des Faschismus in Italien, gibt es jetzt mal eine kurze musikalische Pause. Und zwar kommt jetzt ein Song, der hoffentlich für den bald beginnenden Sommer perfekt geeignet ist. Und zwar ist der Jovanotti mit L'estate addosso. L'estate addosso, un anno è già passato, la spiaggia si è ristretta ancora a un metro, le mareggiate, le code di balena, il cielo senza luna. L'estate addosso, il gesso a un braccio rotto, la voglia di tuffarsi, guardando entrare in acqua tutti gli altri, ma lei mi ha visto che sono qui da solo e forse parlerà con me. Canzoni estive, minacce radioattive, distanti come un viaggio in moto in due, fino a un locale aperto fino all'alba, ricordo di un futuro già vissuto da qualcuno. Prima che il vento si porti via tutto e che settembre ci porti una strana felicità, pensando ai cieli infuocati, ai brevi amori infiniti, respira questa libertà. Ah, ah, ah, l'estate e la libertà. L'estate addosso, bellissima e crudele, le stelle se le guardi non vogliono cadere, l'anello è sulla spiaggia tra un mare di lattine, la protezione zero spalmata sopra il cuore. L'estate addosso, come un vestito rosso, la musica che soffia via da un bar, cucurucu paloma, l'amore di una sera, gli amici di una vita, la maglia dei mondiali scolorita. Prima che il vento si porti via tutto e che settembre ci porti una strana felicità, pensando ai cieli infuocati, ai brevi amori infiniti, respira questa libertà. Ah, ah, ah, l'estate e la libertà. L'estate addosso, un anno è già passato, vietato non innamorarsi ancora. Saluti dallo spazio, le fragole maturano anche qua. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Respira questa libertà. L'estate addosso, ein Sommersong, der zum derzeitigen relativ warmen Wetter gut passt. Zumindest, also zumindest hier in Italien ist es warm. Wir haben heute hier zu Gast bei Radio Auslandsdienst Maximilian Christ, der seinen Auslandsdienst in Rom absolviert hat, an der Fondazione Museo della Shoah. Wir haben mit ihm schon gesprochen über seine Arbeit, vorher auch über das Leben in Rom und über die positiven Seiten, die Italien so bietet, man dort lebt. Jetzt gehen wir in ein eher nicht so freundliches Kapitel italienischer Geschichte, und zwar in das Zeitalter des italienischen Faschismus, das in Italien ja dauerte von 1922 bis 1943. Es wird immer wieder gesagt, das Bild, es gibt dieses Bild des bösen Deutschen und des guten Italieners, gerade in der Zeit jetzt des Faschismus bzw. des Nationalsozialismus. Woran deiner Meinung, oder sagen wir anders gesagt, es gibt heute zum Beispiel in Italien in zahlreichen Orten immer noch viele Statuen, viele Monumente, die an diese Zeit erinnern, während das in Österreich und Deutschland eigentlich kaum bzw. gar nicht mehr der Fall ist. Woran liegt deiner Meinung diese unterschiedliche Auffassung von Geschichte? Oder von also der bewährten Geschichte? Das ist natürlich eine große Frage. Und um dir jetzt nochmal ein Beispiel zu geben für diese Statuen, die du eben angesprochen hast, also absolut, das siehst du zum Beispiel auch in Rom, wenn du zu einem Fußballspiel gehst und du gehst ins Stadio Olimpico, das ist das große Fußballstadion, und du gehst vorbei an einem, also weiß nicht, 20, 30 Meter hohen Obelisken, auf dem steht Dux Mussolini, der Führer Mussolini. Und wir sind im Jahr 2016 und das sollte eigentlich jetzt schon über 70 Jahre eigentlich verarbeitet sein oder einfach nicht mehr da sein. Und ich habe damals auch, wie ich an der Fondazione war, meinen Chef gefragt, ich habe gesagt, Marcello, wie gibt's das? Weißt du, wie gibt's das, dass im Jahr, damals 2012, 2013, noch eine Statue mit Dux Mussolini vor dem größten italienischen Fußballstadion steht? Und er hat gemeint, also schau, weißt du, was es eben gibt in Deutschland und in Österreich oder was es gegeben hat? Das war diese Aufklärungsarbeit, diese Aufarbeitung, Geschichtsaufarbeitung. Und das hat er gemeint, das hat es eigentlich in Italien nie gegeben. Also die Geschichtsschreibung, die wurde nie irgendwie groß geändert oder in Frage gestellt, so wie das vielleicht bei uns war oder in Österreich das war. Ich glaube, das war Franitzky, der das gesagt hat. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, der gemeint hat, also wir waren nicht nur das erste Opfer, wir waren Mittäter. Und in Italien war das genauso. Das ist natürlich eine sehr komplexe Rolle Italiens, aber das war nicht nur ein Opfer. Also die waren auch Mittäter. Aber dass es eben dieses Bewusstsein noch nicht gibt, glaube ich, das ist das Problem. Oder dass es eingeschränkt gibt. Aber jetzt ist natürlich, und das ist die große Sache für uns Gedenkdiener, erstens können wir das ändern und zweitens sollen wir das ändern. Und wenn ja, wie? Also wir können nicht ins Ausland gehen und jetzt irgendwie mit erhobenem Zeigefinger sagen, so, ihr bösen Italiener, lernt mal eure Geschichte, ihr wart nicht nur Opfer, ihr wart auch Mittäter, weil das wäre auch falsch. Also dass das dann eben so ein bisschen der schmale Grat ist, wo man sagt, okay, die haben jetzt vielleicht nicht ihre Geschichte aufgearbeitet, aber wie können wir da was ändern? Das heißt, was wäre deiner Meinung die Möglichkeiten, die bestehen würden, deiner Meinung, wirklich ganz persönlich, jetzt eben das Geschichtsverhältnis der Italiener hinsichtlich dieser Zeit positiv zu beeinflussen, dass eben eine kritische Auseinandersetzung einsetzt? Also was die Fondazione macht, ist ja schon ein großer Schritt. Und zwar, dass sie eben Gedenkreisen machen, jetzt zum Beispiel nach Polen. Wie wir damals gefahren sind im Oktober 2012, da haben wir zwei Flugzeuge gechartert oder die Stadt Rom hat zwei Flugzeuge gechartert und wir sind dort mit 300 Schülern hingeflogen und Zeitzeugen und dem Bürgermeister und anderen Politikern und eben der Fondazione und haben dort mehr oder weniger Aufklärungsarbeit betrieben. Ja. Mit den Zeitzeugen, die vor Ort, und das war sehr bewegend und sehr natürlich auch sehr tough, die dort von ihren Erlebnissen in Auschwitz erzählt haben. Also das ist ein erster Schritt. Und natürlich das Museum, das die Fondazione bauen will, das wäre ein Zeichen. Das wäre ein Zeichen, okay, wir bauen ein Holocaust-Museum und wir stellen die Geschichte unbeschönigt dar. Ja, wir sagen, wie es passiert ist. Und das soll dann nicht nur ein Museum sein, um zu zeigen, haha, so war's und ihr lernt jetzt eure Geschichte, sondern eben auch mit Workshops, mit Veranstaltungen, mit Gesprächen und so weiter, um einfach, weißt du, so den Diskurs einmal in Gang zu bringen und zu sagen, okay, reden wir mal über unsere Vergangenheit. Hinsichtlich dieses Reden über der Vergangenheit fällt mir jetzt auch ein sehr aktuelles Projekt ein, das momentan in italienischen Medien sehr stark diskutiert wird. Und zwar ist das geplante Dokumentationszentrum, das neue, über das 20. Jahrhundert, das in Predappio geplant ist, im Geburtsort von Mussolini, was der dortige Bürgermeister Giorgio Frassinetti errichten will. Findest du, dass auch das eine gute Initiative ist, um eine Auseinandersetzung mit der Geschichte zu bewirken? Ja, absolut. Also ich glaube schon. Ich habe jetzt zu wenig Informationen über das Projekt, aber ich glaube gerade in Predappio, das noch sehr das Image eines Wallfahrtsorts hat, wo die Faschisten sich noch immer treffen und Mussolini-Andenken kaufen, etc. Ich glaube, wenn man dort einfach mal als Gegenpol in die Stadt so ein Dokumentationszentrum errichtet, dann ist das sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut und einfach, um so als Gegenpol mal da zu sein. Und auch, dass Predappio sagt, wir haben da jetzt diese Leute, die regelmäßig kommen, um Mussolini zu verehren. Naja, wir wollen das eigentlich nicht. Und deshalb bauen wir dieses Dokumentationszentrum. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Zeichen, ja. Und ich kann da ja auch jetzt erwähnen, dass auch der Verein Österreichischer Auslandsdienst sich jetzt quasi eine Unterstützung darstellen will für den Bürgermeister, dass dann dieses Dokumentationszentrum bewusst erstellt wird. Und ich denke ja, jetzt können wir da gut überleiten zu deiner Arbeit als Area-Koordinator, weil ja, du bist ja auch heute noch im Verein tätig. Und das heißt, du kriegst ja auch heute noch viel mit, was im Verein passiert. Das heißt, du kriegst wahrscheinlich auch mit, dass es jetzt da Gespräche gibt mit dem Bürgermeister. Und ja, was, um jetzt das gleich ganz überzuleiten, was sind da so seine wichtigsten Aufgaben als Area-Koordinator? Was ist ein Area-Koordinator? Also ich glaube, die wichtigste Aufgabe ist einfach der Überblick. Und das ist der Überblick über die Area und dass einfach eine Kontinuität da ist. Weißt du, dass du weißt, okay, dieses Jahr werden so und so viele Gedenkdiener ins Ausland gehen. Wie sieht es in den nächsten Jahren aus? Können wir die Stellen nachbesetzen? Haben wir gute Leute, die einen Auslandsdienst leisten wollen? Also da geht es so wirklich um die Kontinuität, dass du die Stellen laufend besetzt und dass qualifizierte, engagierte junge Männer oder auch Frauen den Dienst leisten. Das ist das eine. Das andere ist natürlich der Überblick, dass du sagst, wie läuft's? Und dass du auch die Gedenkdiener fragst, wie läuft's bei euch? Geht's euch eigentlich gut? Macht euch das Spaß? Oder bringt euch das was? Kriegt ihr daraus irgendeinen Mehrwert? Oder habt ihr Zweifel? Oder passt da was im Dienst nicht? Also du bist einerseits bist du so der Controller, der über das ganze Feld blickt und das Gesamte im Auge haben muss. Aber andererseits bist du auch der Mentor, ein bisschen der sich auch um das Teil, weißt du, kümmern muss und sich um den einzelnen Gedenkdiener kümmern muss, dass der sich nicht irgendwie alleingelassen fühlt im Ausland. Also das ist eine sehr bisschen ambivalente Aufgabe, die der Area-Koordinator hat. Das heißt, du bist Area-Koordinator der Area Südeuropa und Israel, richtig? Südosteuropa, ja. Südosteuropa, ja. Ich werde den Titel, glaube ich, nie merken, weil der hat sich jetzt ständig geändert. Ja, wirklich. Abgesehen von den Aufgaben, wie viele Stellen betreust du da? Oder sagen wir mal, wie viele Schützlinge sozusagen? Also, um ehrlich zu sein, ich habe meine Stellen noch nie gezählt und ich habe die Schützlinge auch noch nie gezählt. Also die Stellen, das wäre wahrscheinlich einfacher, weil die ändern sich nicht so oft. Aber ich nehme an, das werden so an die 10 Stellen sein, vielleicht 8 bis 10 Stellen. Schützlinge, tja, also wie gesagt, das ändert sich laufend. Wir haben normalerweise immer 4 bis 5 Leute laufend im Ausland, also die einen Dienst leisten. Aber dann kommen natürlich noch die Alumni dazu, mit denen man noch immer Kontakt hält. Und dann die Neuinteressenten. Und die fluktuieren natürlich schon sehr. Also dann gibt es welche, die sind jahrelang dabei, so wie du, Felix. braver Neuinteressent, der sich seit Jahren vorbereitet. Und dann gibt es welche, die sind mal dabei, dann sind sie mal in einer anderen Area, weil sie irgendwie sagen, na gut, ich will jetzt vielleicht doch nicht nach Italien oder Israel oder Türkei, ich will jetzt lieber nach Amerika und dann aber doch wieder ihre Meinung ändern. Also das... Da tut sich viel. Und das ist für mich aber auch eine Schwierigkeit, weil der Verein ein bisschen von mir verlangt, dass ich da den Überblick behalte. Und ich sage es ganz ehrlich, das ist nicht immer einfach. Weil dann sind welche da, die jetzt wollen sie wieder einen Dienst leisten, dann wollen sie wieder nicht. Das ist eine komplizierte Sache. Deshalb kann ich dir keine exakte Nummer geben, leider. Aber normalerweise sind 4 bis 5 im Ausland. Und welche Stellen gibt es jetzt, kurz darauf einzugehen, welche Stellen gibt es jetzt außer Rom noch in Italien? In Italien haben wir 3 Stellen, einerseits Rom, dann die zweite in Mailand am CEDEC und die dritte in Prato, das ist in der Nähe von Florenz, das ist ein Museum. Das heißt, wenn jemand wirklich Interesse hat, der heute zuhört, es gibt sehr interessante Stellen, gerade in Italien, finde ich. Und da habt ihr dann eben auch noch die Möglichkeit zu bewerben. Wie sieht es eigentlich jetzt aus für die nächsten Jahre? Das würde mich interessieren, da ja doch einige vom Verein auch zuhören. Für 2017, 2018, wie gibt es da genug Bewerber, genug Kandidaten? Also area-weit, nicht nur Italien, sondern auch mit den anderen Ländern, die wir in der Area haben, haben wir sehr viele Bewerbungen, was mich freut, vor allem für Israel, für 2017 und 2018. Für Italien gibt es aber noch Möglichkeiten, vor allem 2018 und dann in späteren Jahrgängen. 2017 wird schwierig, vor allem, weil wir eigentlich sagen, dass wir jetzt mit März schon die Bewerbungsfrist abgeschlossen haben. Also insofern ist das schwierig. Aber man kann sich schon bewerben für 2018 und spätere Jahre. Also je früher man sich bewirbt, umso besser. Das kann ich nur jedem empfehlen. Okay, also wenn jemand Interesse hat, der jetzt zuhört, es gibt immer noch die Möglichkeit, auch so etwas Geniales zu erleben, wie Max es erlebt hat in Rom. Und jetzt noch kurz zum Abschluss. Wir sind leider schon am Ende unserer Zeit, wie immer. Wir sind immer viel zu kurz. Und was ist der Fazit deines Gedenkdienstes? Würdest du einen Gedenkdienst wieder in Rom machen? Und wenn ja, wieso? Ja, ich würde ihn absolut wieder in Rom machen. Aus persönlichen wie aus professionellen Gründen. Die professionellen Gründe sind natürlich die Fondazione. Und dass sie einem wahnsinnig viele Möglichkeiten geben und nicht sagen, du bist zu jung oder du bist nicht Italiener oder immer. Die doch überall mit einbinden und dich überall mitnehmen und dir alle klären. Egal, wie dumm die Frage ist, du kriegst eine Erklärung. Und das andere ist natürlich das Persönliche. Und das kommt auch auf die Fondazione eigentlich, dass sie eben so inklusiv waren und mich so eingeschlossen haben und dass am Ende des Dienstes eigentlich eine zweite Familie war. Und Rom einem einfach sehr viel bietet. Insofern, das war ein bisschen, was man so sagt, the time of my life. Ich habe zwar noch immer sehr viel Zeit im Ausland natürlich, als Student im Ausland, aber einen Gedenkdienst im Ausland zu machen, ist dann noch einmal etwas sehr Spezielles. Okay, also was hast du jetzt vom Gedenkdienst mitgenommen? Welche Skills hast du gelernt, die du jetzt quasi auch in Zukunft für dein weiteres Leben einsetzen kannst? Also ich glaube, einen ganz wichtigen Punkt, und das ist Eigenständigkeit. Du musst dir das so vorstellen, du bist im Ausland, du sprichst die Sprache vielleicht nicht so gut, du hast einfach nicht sofort die Familie über den nächsten Hügel, wenn du was brauchst. Du musst lernen, zurechtzukommen. Und das ist natürlich am Anfang schwierig, aber du brauchst dann einfach eine sehr lockere Einstellung und du musst eine Anpassungsfähigkeit haben. Aber sobald du das hast und sobald du dich an das neue Umfeld gewöhnst, kannst du nur gewinnen. Aber das ist eine große Sache und das brauche ich jetzt vor allem, einfach diese Eigenständigkeit, in einem fremden Land zurechtzukommen und erwachsen zu werden, aufzuwachsen und zu sehen, was ist eigentlich wichtig und was sind meine Prioritäten und vielleicht auch einfach mit einem Budget zurechtzukommen und zu sagen, okay, ich habe jetzt nur so und so viel Geld zur Verfügung dieses Monat, irgendwie muss ich es überstehen, irgendwie muss ich es überleben. Also ich glaube, das ist eine Sache, die man schwer woanders noch lernt, diese Eigenständigkeit. Und die habe ich sicher gelernt. Ja, danke Max für das spannende Interview. Leider ist die Zeit wieder zu Ende. Danke dir. Danke, dass du die Zeit gefunden hast und wir hoffen, dass du weiterhin die Sendungen verfolgst. Natürlich, vielen Dank. Wir möchten am Ende noch hinweisen, wie immer, dass es Radio Auslandsdienst natürlich auch auf Facebook gibt. Wir freuen uns sehr über Ihnen Gefällt mir. Auch die Website www.radio.auslandsdienst.at. Hier gibt es alle sämtlichen Sendungen als Podcast zu nachhören, ebenso wie dann auch in einigen Tagen diese Sendung. Die nächste Sendung findet in 4 Wochen am Freitag, die nächste Sendung findet in 4 Wochen am Freitag, den 13. Mai 2016 statt. Wir freuen uns, wenn ihr uns wieder zuhört und wünschen euch einen schönen Abend. Und zum Abschluss gibt es Musik mit einer besonderen Botschaft in Zeiten wie diesen, wo jetzt gerade auch vor kurzem die Beziehungen zwischen Italien und Österreich nicht gerade die besten sind, aufgrund der Richtung von diversen Zäunen am Brenner. Deswegen haben wir uns entschieden, und das, weil das auch Teil der Botschaft des Auslandsdienstes ist, einen Song wieder zu spielen, der, glaube ich, das sehr gut widerspiegelt. Und hier ist es Toto Cotugno mit Insieme. Bis zum nächsten Mal. Insieme, unite, unite, Europe. Stesso sogno, insieme, unite, unite, Europe. E per te bandiere. Io e te sotto lo stesso cielo. Tonight.